Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, wir lieben dich. Oh, wir lieben dich. Du hast uns zuerst geliebt. Und dir haben wir es zu verdanken, dass wir jetzt in deiner Gegenwart leben dürfen, in deiner Herrlichkeit. Oh Jesus, wir können dir nicht dankbar genug dafür sein, dass du den Himmel geöffnet hast, dass wir in deiner Gegenwart leben können, dass wir siegen können über alle Umstände, dass wir siegreich sind durch dich, dass du alle Zeit für uns bist. Sag ihm mal Danke. Sag Danke, Jesus. Sag Danke, Jesus. Er hat dir einen Weg bereitet. Oh, danke. Danke. Danke. Danke. Oh, danke. Danke. Danke. Danke. Danke. Danke. Wir sagen Danke. Ich habe einen Zug gesehen und in diesem Zug sitzt du mit all deinen Geschwistern drin. Und weißt du, wer die Lok ist? Die Lok ist Jesus. Er geht vorne raus, er fährt sozusagen diesen Zug, in dem du sitzt. Und weißt du, was passiert, wenn du in dem Zug sitzt mit Jesus und all deinen Geschwistern? Dann, weißt du, dann schlecht 1000, 2, 10.000, 300.000. Weißt du, dann ist der Sieg da. Jesus ist da und du sitzt in seinem Triumphzug. Du fährst mit ihm im Zug. Du fährst mit ihm und er bricht durch in deinem Leben. Er bricht durch, er bricht durch, er bricht durch, er bricht durch. Oh, er bricht durch. Egal wie es aussieht. Versucht, dich vom Leib zu trennen. Der Feind versucht, dich von Jesus zu trennen. Er kommt mit seinen Lügen. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Er hat immer, immer das gleiche Schema. Und manchmal fallen wir drauf rein. Aber ich sag dir, du stehst wieder auf. Du stehst auf, weil du sitzt im Triumphzug und du glaubst der Wahrheit. Jesus, der Weg, die Wahrheit und und du hast Leben, Leben, Leben, Leben. Du sollst leben, leben, leben. Du sollst leben, leben, leben, leben, leben, leben, leben. Yes, leben. Weißt du, nicht irgendein Leben, nicht dieses Leben gebückt, gekrümmt von Umständen, zerschmettert, sondern dieses Leben in der Gegenwart Gottes, in seiner Herrlichkeit. Weißt du, ich lebe im Gloryland und du, du auch. Gloryland, Gloryland, Gloryland, da ist unsere Herrlichkeit, da ist unser Leben. Da werden wir gestärkt, da werden wir bekräftigt, da werden wir gesättigt, da werden wir auferbaut. Und so wunderbar, du bist nicht allein in diesem Gloryland. Jesus ist da, deine Geschwister sind da. Weißt du, wir sind eins, eins, eins in Christus. Wir lieben einander. Wir sehen einander nicht mehr nach dem Fleisch. Wir gehen miteinander vorwärts. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Oh, weißt du, die Liebe ist die stärkste Kraft. Und du bist ein Liebender, eine Liebende. Und heute ist so viel Kraft da. Da ist so viel Power da. Weißt du, heute ist Durchbruch da. Durchbruch ist da. Durchbruch, Durchbruch. Ich schreie es hinein in die sichtbare und die unsichtbare Welt. Ah, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch. Ah, der Himmel steht hinter dir. Sie kämpfen für dich. Der Himmel ist da. Der Kampf gehört. den Herrn. Du schaust auf den Herrn. Sprüche 3,5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Vertraue nicht auf deinen Verstand. Dann erkenne auf all deinen Wegen nur ihn. Dann ebnet er deine Wege. Weißt du, das ist unser Job, unsere Aufgabe in diesem Glorieland. Wir halten uns fest an den Verheißungen Gottes. Wir kleben dran wie eine Briefmarke. Wir lassen diese Verheißungen nicht mehr los. Weißt du, lass diese Verheißungen nicht mehr los. Heb sie fest. Sie sind ein Schatz für dich. Ein Schatz für dich. Er hat dir einen Schatz gegeben. Sein Wort. Und dieses Wort, du hältst es fest und du sprichst es, du proklamierst es, du meditierst darüber, du beziehst es auf dich, nicht auf irgendjemand, sondern auf dich beziehst du es. Ich vertraue dem Herrn mit meinem ganzen Herzen. Sprich es mal nach. Ich vertraue dem Herrn mit meinem ganzen Herzen. Ich vertraue nicht mehr auf meinen Verstand. Trau nicht mehr auf meinen Verstand. Auf allen Wegen. Nur ihn. Und du, Herr, zeigst mir den Weg, ebnest mir meine Wege. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich habe aber den Eindruck, dass es gut ist, wenn du empfindest, dass irgendwie noch eine Kette um dich rum, dass du jetzt mal wirklich sagst, im Namen Jesus, jede Kette weicht von mir. Yes. Jede Kette, alles, was mich eingeschränkt hat, alles, was mich bedrückt hat, raus und weg und ich akzeptiere es nicht mehr. Wir haben Autorität im Namen Jesus. Sagen, jede Kette weicht, jede Kette fällt. Alles, was der Feind um mich gelegt hat, es fällt jetzt. Wir akzeptieren es nicht mehr. Wir akzeptieren es nicht mehr. In Jesu Namen, jede Kette fällt jetzt. Ketten von Gebundenheit, sie fallen. Ketten von Traurigkeit, sie fallen. Ketten, wo dich der Feind in wüsten Wegen festgehalten hat, sie fallen. Heute ist dein Tag, ergreif es. Gottes Kraft ist da, er ist stärker, stärker, stärker, stärker, stärker, stärker. Boah, stärker, stärker, Gott ist stärker. Gott ist stärker wie alles, wie jeder Umstand, wie jede Lüge. Er bricht durch in deinem Leben. Er bricht durch, er bricht durch. Sprich durch, lass dir nicht länger eine Lüge erzählen vom Feind, sondern dein Herr ist stärker. Er fährt vorne dran. Du sitzt in seinem Zug. Der Himmel ist offen. Alles steht dir zur Verfügung. Alles steht dir zur Verfügung. Zum wunderbaren Pastor Georg. Amen. Halleluja. Wow. Da hast du schon deinen Sport heute Morgen. Preis den Herrn. Aber weißt du, das Wichtigste ist, dass wir durchbrechen, immer wieder neu in die Herrlichkeit des Herrn. Halleluja. Komm, streck nochmal deine Hände aus, einfach in die Gegenwart Gottes. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass deine Gegenwart heute Morgen hier ist, Herr. Deine Herrlichkeit, Herr, hier diesen Raum einnimmt, Herr, jedem Einzelnen begegnet, Herr. Jeden Einzelnen berührt, Herr, jeden Einzelnen verändert, Herr. Herr, dass niemand hier nach Hause geht als der Gleiche, als der er gekommen ist, Herr. In dem Namen Jesus, Herr, danke, Herr, für deine Engel, Herr, die mithelfen, Herr, und die mitdienen, Herr, dienstbare Geister, Herr, zum Dienst an denen, die das Heil erben sollen. Herr, danke, Vater, dass du sie gesandt hast, um jedem Einzelnen hier in diesem Raum zu dienen, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du mit deiner Gegenwart, Herr, jedem Einzelnen begegnest, Herr, dass du Jesus groß machst im Herzen von jedem Einzelnen und den Vater verherrlichst in unserem Leben, Herr. In Jesu Namen, Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Halleluja. Amen. Halleluja. Wow, Gottes Gegenwart ist hier. Halleluja. Preist den Herrn, so schön wieder bei euch zu sein. Halleluja. Gestern in Schaffhausen war es auch schön. Ich war in Schaffhausen in der Schweiz. Wir haben da, oder ich habe da ein Trainings- und Aktivierungstag gemacht. Wir haben auch ein paar Fotos da. Genau, es war ein Trainings- und Aktivierungstag dort in der Emanuel-Gemeinde. Und es ging darum, wirklich die Leute in dieses Leben, in der Herrlichkeit hineinzuführen und sie auch darin zu aktivieren. Preist den Herrn. Und dabei sind auch nebenbei viele, viele Wunder passiert. Halleluja. Und ich war wirklich total beeindruckt auch, was für starke Wunder gleich hervorgekommen sind, als die Leute wirklich einander gedient haben und füreinander gebetet haben. Ja, diese Frau zum Beispiel, es gab zwei Frauen, die wurden geheilt praktisch vom Gleichen. Die hatten beide Refluxkrankheit, was bedeutet, dass der Magen Schließmuskel nicht richtig schließt und dann läuft einfach die Magenflüssigkeit nach oben bis in Hals und bis in Mund. Und Gott hat sie beide sofort geheilt und sie konnten es daran testen, deswegen beugt sie sich hier gerade, weil normalerweise bei dieser Refluxkrankheit, wenn du dich runterbeugst, dann läuft die ganze Flüssigkeit nach oben und beide konnten bezeugen, dass das nicht mehr der Fall ist. Halleluja, preist den Herrn. Eine Frau hatte, da haben wir glaube ich kein Bild oder momentan jedenfalls noch nicht, eine Frau hatte Metall in ihre unteren Wirbel einoperiert bekommen, in der Wirbelsäule. Das war nicht tastbar, aber sie hatte immer permanent starke Schmerzen durch dieses Metall in der Wirbelsäule. Und ich habe ihr gedient und danach hat sie bezeugt, hat sich bewegt in alle Richtungen, keinerlei Schmerzen mehr. Preis den Herrn, das muss der Arzt natürlich noch checken, ob was mit dem Metall passiert ist, aber das war auf jeden Fall stark. Es gab insgesamt 5 Personen, bei denen feststellbar war, dass sie ihre Arme vorher nicht richtig hochheben konnten und dann konnten sie es nach dem Gebet. Es gab eine Frau mit Weichteilrheuma, Schmerzen am ganzen Körper. Nach dem Gebet hatte sie keine Schmerzen mehr. Eine Frau hatte Arteriosklerose. Das bedeutet, dass sie nur wenig laufen konnte beziehungsweise sofort beim Laufen starke Schmerzen gekriegt hat. Und sie ist im ganzen Haus hoch und runter die Treppen gelaufen, gerannt sogar und sie hat keinerlei Schmerzen mehr. Preist den Herrn, das sind Hammer Heilungen. Der Schlagzeuger dort wurde von X-Beinen geheilt. Das war auch stark. Preist den Herrn. Leichte X-Beine, ja. Also das war bei ihm so, immer wenn er praktisch in die Hocke gegangen ist, wenn er so nach vorne gegangen ist, dann sind die Beine so nach innen reingeknickt. Ja. Und er hat es demonstriert. Er hat gespürt, als gebetet wurde für ihn, hat er gespürt, wie es geknackt hat und wie es geruckelt hat und wie es gespannt hat. Und danach konnte er völlig normal seine Knie beugen und die X-Beine waren weg. Preist den Herrn. Halleluja. Eine andere Frau hatte seit Geburt ein zu kurzes Bein. Vor 7 Jahren außerdem einen Fahrradunfall, dann wurde das Bein noch mal ein bisschen kürzer. Dann hatte sie bei einem Sturz vor kurzem ihr Becken noch angeschlagen und deswegen war sie blockiert beim Laufen. Und nach dem Gebet hatte sie keine Schmerzen mehr und ich habe dann noch die Beine auswachsen lassen und das kürzere Bein ist ausgewachsen und dann war sie komplett beschwerdefrei. Preist den Herrn. Halleluja. Andere Frau ist in der Hüfte geheilt worden. Keine Hüftschmerzen mehr. Eine andere Frau hatte starke Kniebeschwerden. Da hat Knorpel gefällt und Meniskusriss an beiden Knien und sie hat bezeugt, dass ihre Knie jetzt beweglich sind, wie wenn es völlig neue Knie wären. Also sie hat keinerlei Knacken, keinerlei Knirschen mehr, gar nichts mehr. Preist den Herrn. Außerdem ist sie sie hat das gespürt, dass die Symptome gegangen sind. Sie hat einen Zwerchfellbruch gehabt und Magenprobleme außerdem und sie hat gespürt, wie das alles sie verlassen hat. Preist den Herrn. Also so sind wirklich gewaltige Wunder passiert. Wir haben auch ein paar kurze Videos, das hat mir der Pastor schon geschickt. Es ist nicht von allen Sachen, von allen Zeugnissen, aber wir wir haben ein paar kurze Videos. Du kannst mal kurz das erste. Was ist bei dir passiert? Ich habe Weichteilräume. Das war die Frau mit dem Rheumatismus. Habe ich gehabt. Ja, Amen. Das heißt, wie hat sich das geäußert? Sitzen war heute Nachmittag sehr schwierig. Okay, das heißt, du hattest dann Schmerzen? Ja. Wo, überall? Im ganzen Körper. Im ganzen Körper. Die Beine runter, hier raus. Okay. Und vom Nacken habe ich jetzt gerade das Pflaster weggenommen, das Schmerzpflaster. Das Schmerzpflaster weggenommen. Also das heißt, du hast jetzt keine Schmerzen mehr? Nein, keine Schmerzen mehr, nirgends mehr. Halleluja, danke Jesus. Amen. Halleluja. Und wir sagen nie mehr wieder Rheumatismus. Halleluja. Dieser Teufel ist besiegt und verlässt deinen Körper für immer in Jesu Namen. Nächstes. Jetzt, was ist bei dir passiert? Seit 3 Jahren habe ich Arteriosklerose. Arteriosklerose. Das war die Frau. Und sie hat mit mir gebetet. Wie äußert sich die Arteriosklerose? Ich konnte nicht weit laufen, dann kommen Schmerzen. Ah, sobald du läufst, kommen Schmerzen. Genau. Okay. Ich bin jetzt die Treppe runtergerannt. Also die Treppe runtergerannt. Runtergelaufen und hochgerannt. Und hochgerannt. Kein Schmerz. Und keine Schmerzen. Nein. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich hatte leichte X-Beine. Du hattest X-Beine, ja? Wenn ich so gestanden bin. Ja. Es ist jetzt schwierig, um das zu zeigen, weil es jetzt nicht mehr so ist. Jetzt ist es nicht mehr so. Also, die X-Beine sind verschwunden. Also jetzt ist einfach normal. Jetzt ist es normal. Ja. Pass mal, mach mal die Beine so zusammen. Okay. Das heißt... Und du konntest also, wenn du in die Knie gegangen bist und hast du es gemerkt, dann ging das so zusammen. Dann nein, ging's, also so. Oder wie war das? Wenn ich nach außen und dann ja. So gerade nach vorne und dann so zusammen, immer so zusammen. Dann ist so zusammengegangen. Und jetzt ist einfach so gerade. Wow, habt ihr das gehört? X-Beine, preist ihr. Hast du irgendwas gespürt? Weil ich hatte neulich in Coburg... Ja, immer noch so irgendwie so Spannung in den Knien. So ein Kribbel oder was? Rausschütteln muss ich. Ah, ja. Das heißt, Gott ist da am Arbeiten. Weil in Coburg hatte ich eine Frau, die hatte starke X-Beine. War es wahrscheinlich noch stärker als bei dir. Also starke X-Beine. Und die hat, während das passiert ist bei ihr, hat sie so ein Knacken in den Knien. Hast du es auch gespürt? Ja. Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt kann ich endlich... meine Füße richtig platzieren. Ja, stimmt, du bist ja der Schlagzeuger. Halleluja. Ja, schon allein deswegen muss Gott dich heilen. Weißt du, ja, das ist ein kreatives Wunder, definitiv. Danke, Jesus. Oh. Hammer, was ist bei dir passiert? Mein Magenschließmuskel hat nicht mehr richtig verschlossen. Dein Magenschließmuskel? Ja. Okay. Vor allem, wenn ich liege, lief mir da Magensaft oder der Reflux. Mhm. Reflux, genau. Ja. Und ich habe mich vorhin gebückt und sie ist nicht mehr zurückgelaufen. Ist nicht mehr geflossen? Nein. Wow, Halleluja. Das ist der Hammer. Das heißt, da war der Schließmuskel defekt am Magen. Genau. Und deswegen ist immer der Magensaft, das ist die Refluxkrankheit. Das ist der Magensaft, kennt ihr das? Das heißt, er fließt dann der Magensaft immer da nach oben. Das heißt, mach mal das, wenn der Magensaft, also wo du gespürt hast, wenn du es so machst, dann fließt der Magensaft praktisch da nach oben. Der fließt dann in den Hals, bis in den Mund letztendlich. Und jetzt? Nichts mehr. Nichts mehr. Preis den Herrn. Amen. Wow, danke, herzlichen Jesus. Glückwunsch. Dankeschön. Jesus liebt dich. Halleluja. Den Herrn, was ist bei dir passiert? So stark, Hammer. Halleluja. Also, wow. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wo du anfangen sollst? Einfach beim ersten Wunder. Von Geburt an hatte ich ein kürzeres Bein. Du hattest von Geburt an ein kürzeres Bein. Ja, wie viel war das kürzer? Ja, so 1,5 Zentimeter. 1,5 Zentimeter, okay. Nicht so viel. Und auf jeden Fall, vor 7 Jahren hatte ich einen Radunfall. Ja. Mein Oberschenkel gebrochen. Mm. Und dann musste man operieren. Und dann war das Bein wieder ein bisschen kürzer. Noch kürzer. Wie viel war es dann, Unterschied? Vielleicht 1-2 Millimeter kürzer noch. Ach so, nur ein paar Millimeter, ja okay. Mhm. Und, aber trotzdem 1,5 bis 2 Zentimeter. Ja. Und letztendlich hat es mich, hatte ich einen Unfall. Ich bin geflogen und zwar in ein Möbelstück und dann mein Becken wieder angebrochen oder was? Also angeschlagen und es hat recht geschmerzt. Und seither hatte ich hier den Nerv, den ich irgendwie spürte, vorn und hinten. Eingeklemmt oder was? Ja, gestern war ich laufen, ich musste meinen Mann rufen, er muss mich mit dem Auto holen. Ich war so blockiert, ich konnte nicht mehr gehen. Wow. Also ja, ich hatte so Schmerzen. Und was ist jetzt passiert? Und jetzt spüre ich einfach nichts mehr. Gar nichts mehr. Halleluja. Halleluja, preis den Herrn. Amen. Gebt mir Jesus mal die Ehre. Halleluja. Preist den Herrn. Gott ist gut. Amen. Die Schweiz für Jesus. Halleluja. Wir nehmen das Land ein. Ja, demnächst entsteht in der Schweiz ein fünftes Glory House auch von uns. In der Nähe von Winterthur ist das, in Dienhardt entsteht ein neues Glory House. Preist den Herrn. Also, die Herrlichkeit Gottes breitet sich aus. Amen. Gut, heute Morgen beginne ich wieder mit was Lustigem zum Anfang. Und zwar geht's um Finanzen. Hier zwei Geschichten um Finanzen. Ein Mann geht zu seinem Anwalt und sagt zu ihm, mein Nachbar schuldet mir $500 und er will nicht zahlen, was soll ich tun? Der Anwalt fragt, haben Sie Beweise, dass er Ihnen das Geld schuldet? Nein, sagt der Mann. Dann sagt der Anwalt, okay, dann schreiben Sie ihm einen Brief, in dem Sie ihm um die $5,000 bitten, die er Ihnen schuldet. Ja, aber sagt der Mann, es sind doch nur $500, die er mir schuldet. Dann sagt der Anwalt, ganz genau, das wird er auch antworten und dann haben Sie Ihren Beweis. Also kleiner Tipp, ja. Okay. Und die andere Geschichte auch mit Finanzen. Ein Geschäftsmann braucht $1 Million, um ein wichtiges Geschäft abzuschließen. Deswegen geht er in die Kirche, um das Geld zu beten. Er kniet also nieder und beginnt zu beten. Und da hört er, wie neben ihm ein Mann auch genauso inbrünstig Gott um $100 bittet, um eine dringende Schuld zu begleichen. Daraufhin holt der Geschäftsmann seine Brieftasche raus, drückt dem Mann die $100 in die Hand. Ja, überglücklich verlässt er die Kirche. Daraufhin schließt der Geschäftsmann die Augen und betet. Und jetzt, Herr, da ich deine ungeteilte Aufmerksamkeit habe. Okay, preist den Herrn. Vater, wir danken dir für dein Wort, Herr. Danke, Herr, dass dein Wort die Wahrheit ist, Herr, dass dein Wort uns auferbaut, dass dein Wort uns stärkt und kräftigt, dass dein Wort uns deine Liebe zeigt, deine Herrlichkeit, Herr, dein für uns sein zeigt, Herr. Danke, Herr, dass du heute Morgen wirklich jedem Einzelnen hier in diesem Raum wirklich eine Offenbarung gibst, wie sehr du, Vater, uns liebst. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ich möchte gerne heute Morgen da weitermachen, wo ich letzte Woche aufgehört habe, und zwar bei dem Bibelvers 1. Johannes 3, Vers 1, wo es heißt in der neuen evangelistischen Übersetzung, seht doch, sag mal zu deinem Nachbarn, sieh doch. Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen und wir sind es tatsächlich. Amen. In anderen Worten, Gott sagt, wir sollen sehen seine Liebe, die er darin erwiesen hat, dass er uns zu seinen Kindern gemacht hat. Amen. Er ruft uns mit anderen Worten dazu auf, eine tiefere Offenbarung von dieser Realität der Liebe Gottes zu uns zu bekommen. Weil ich habe es das letzte Mal schon gesagt, wenn du dir wirklich der Liebe Gottes zu dir bewusst bist, wenn wirklich die Liebe Gottes dein Herz berührt hat, wie sehr er dich liebt und mit welcher Art von Liebe er dich liebt, dann wird das dein ganzes Leben auf eine andere Grundlage stellen. Dann wirst du mutig sein, dann wirst du in der Gewissheit, dass Gott, der Vater, hinter dir steht, durch dieses Leben gehen. Dann wirst du, wie Jesus, furchtlos sein, auch angesichts von dämonischen Kräften oder Krankheiten oder Umständen oder Problemen. Ja, so wie Jesus, nachdem der Himmel sich über ihm aufgetan hatte und der Vater sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Ab diesem Moment hat Jesus Wunder getan. Ja, wenn dir es noch nie aufgefallen ist, vorher hat Jesus kein Wunder getan. Amen, kein einziges. Sondern erst ab dem Moment, wo über ihm der Himmel aufgegangen war, der Heilige Geist herabgekommen war, das war die Salbung mit dem Heiligen Geist, und die Stimme des Vaters gekommen war, jawohl, du bist mein geliebter Sohn. Ja, du bist meine geliebte Tochter, sagt er vielleicht zu dir. An dir habe ich Gefallen gefunden. Weißt du, in Jesus sagt er das zu jedem Einzelnen von uns. Du musst es hören. Ja? Manche brauchen es mit einer hörbaren Stimme von Gott. Andere, dir reicht es vielleicht, oder ich hoffe, es reicht dir, wenn er es zu deinem Herzen sagt. Ja, wenn du es durch dein Wort erkennst, wie sehr der Vater dich liebt, wie sehr er hinter dir steht, ja? Ja, wir haben es das letzte Mal schon gesehen, wie sehr er dich schon geliebt hat, bevor du überhaupt ihn geliebt hast. Amen. Die Bibel sagt, er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns, Römer 5, Vers 8 hatten wir das letzte Mal, er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Ich habe das letzte Mal gesagt, er hat dich Er hat sich für dich in den Tod gegeben. Er hat sich für dich in das Völlige äußerlich gesehen und auch für seine Wahrnehmung gesehen. Er hat sich für dich in das völlige Scheitern hineinbegeben. Amen. Als du noch aus der Sicht Gottes ein Schwerverbrecher warst. Sagst du, was, ein Schwerverbrecher? Römer 6, Vers 23 heißt es, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, egal welche Sünde in deinem Leben war oder was du getan hast, die Sache ist die, wir sind alle von Natur aus gefallene Menschen getrennt von Gott. Wir waren alle Sünder, wir waren alle getrennt von Gott. Es gab keinen Grund dafür, dass Gott uns hätte lieben können, bevor wir Jesus Christus als unseren Herrn angenommen haben. Und die Bibel sagt, und dennoch hat er uns geliebt. Und er hat genau mit uns vor Augen, ist Jesus in diesen Tod hineingegangen, in diese Finsternis hineingegangen, in diese Dunkelheit am Kreuz hineingegangen. Er hat geschrien und gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Während wir ihn abgelehnt haben, während wir gegen ihn gegangen sind, während wir rebelliert haben, gemurrt haben, gejammert haben, was auch immer, einfach ihn vielleicht beleidigt haben, gelästert haben oder was auch immer du getan hast oder deinen Körper, unseren Körper zerstört durch Drogen, durch Alkohol, durch was auch immer, während wir selber uns wie die, ich sag mal, die allerletzten verhalten haben, hat Gott uns schon mit dieser Liebe geliebt, die sich in Jesus gezeigt hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen. Nicht wir haben ihn zuerst geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Halleluja, das ist die Tiefe seiner Liebe. Und Paulus betet in Epheser 3, Vers 14, die Stelle hatten wir das letzte Mal auch schon. Er betet und er sagt, ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Weißt du, je tiefer du in der Liebe Gottes gesettelt und gegründet bist, umso mehr bist du stark. Amen. An dem inneren Menschen. Umso mehr wirst du unabhängig von deinen Umständen. Umso mehr wirst du so frei wie Paulus, der gesagt hat, hey, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Oder in Römer 8, Vers 37 sagt er, in diesem allen, in all diesen Umständen. Und ich meine, Paulus hatte ein paar Umstände. Amen. So. Gefängnis, Steinigung, Geißelung, verschiedene Dinge, Schiffbruch. Also er hat ein paar Umstände. Wenn wir jammern über unsere Umstände, ich sage dir, Paulus hatte noch ein paar mehr Umstände. Amen. Aber er hat gesagt, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Halleluja, er hat dich geliebt. Und deswegen bist du ein Überwinder. Durch seine Liebe bist du ja sogar mehr als Überwinder. Das ist interessant. Du bist nicht nur so ein knapper Überwinder. So, ich hab's gerade so geschafft. Sondern er sagt, wir sind mehr als Überwinder. Ja, das ist Psalm, glaube 37, wo es heißt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das ist mehr als Überwinder. Ich springe weit drüber. Amen. Es ist nicht so einer, der es knapp geschafft hat, sondern hey, mit einer Leichtigkeit springst du über die Mauer, wenn du dir der Liebe Gottes wirklich in der Tiefe bewusst bist. Und deswegen betet es Paulus. Er sagt, ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen, ihr, also der Liebe, ganzes Ausmaß erfassen, nämlich die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Aber wir wollen trotzdem ein bisschen was davon begreifen, okay? Amen, heute Morgen. Wir wollen nicht aufgeben und sagen, okay, gut, es ist eh größer, als wir es je begreifen werden, also geben wir auf. Nein, wir können es zu einem Stück weit begreifen, weil er sagt nämlich, wenn wir es begreifen, sagt er, dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Halleluja. Je tiefer du die Liebe Christi erkennst, umso mehr wird dich der Reichtum Gottes erfüllen. Halleluja. Je tiefer du erkennst, ja, er ist wirklich in die tiefste Finsternis, ja, sogar in die Verdammnis hineingegangen. Umso mehr wirst du erkennen, hey, ich brauche, wenn ich mich auf das stelle, was er getan hat, wenn ich ihm vertraue, brauche ich keine Verdammnis mehr zu haben. Amen. Weißt du, das ist das Erste. Römer 8, Vers 1. So gibt es nun für jeden, der in Christus ist, keine Verdammnis mehr. Amen. Das ist die Frucht seiner Leiden. Weißt du, wir müssen die Frucht seiner Leiden für uns in Anspruch nehmen. Vielleicht verdammt dich der Teufel noch, weil du irgendwas getan hast in deiner Vergangenheit oder in deinem Leben. Heute werden ja auch wieder einige getauft. Vielleicht hast du Sachen gemacht früher in deinem Leben, wo du heute dich schämen würdest, dass du sie gemacht hast. Weißt du, und dann kommt manchmal der Verkläger der Brüder, der uns anklagt und sagt, ja, aber das hast du gemacht, aber das hast du gemacht und deswegen wird es nie was mit dir und so weiter. Weißt du, Jesus Christus ist in die äußerste Verdammnis hineingegangen, damit du sagen kannst, nein, nicht mehr mit mir. Es gibt keine Verdammnis mehr. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde in dem Moment vergibt und uns in dem Moment reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, wenn du zu Gott kommst mit dem, wo du vielleicht getan hast und sagst, ja, aber Gott, das habe ich doch getan, kannst du mich denn noch lieben? Und das habe ich auch gemacht und ich bin so ein ganz Schlimmer, weißt du? Dann sagt Gott, wovon sprichst du? Wovon redest du? Ist das schon vergangen? Ist das schon vorbei? Ist das schon erledigt? Haben wir das schon bereinigt? Ist das schon alles gut? Mein Blut ist schon geflossen? Alles gut? Und sagst du, was, wirklich? Und Gott sagt, ja, glaub's und du wirst selig. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Also 1. Johannes 3, Vers 20 ist ein starker Vers in diesem Zusammenhang. Den möchte ich euch gern vorlesen. Da heißt es nämlich, dass wenn das Herz uns verurteilt, weißt du, manchmal verurteilt dich noch dein Herz. Ja, und sagt, ja, aber wow, meines. Du hörst manchmal Leute sagen, oh, das werde ich mir nie verzeihen. Hast du schon mal sowas gehört? Das werde ich mir nie verzeihen. Ja, das ist diese Situation. Dass, wenn das Herz uns verurteilt, jetzt kommt's, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, und dann sagt er, wenn das Herz uns nicht verurteilt, weil dann, wenn wir uns auf Gott berufen, wenn wir Gott übernehmen lassen, dann verurteilt uns nämlich das Herz nicht mehr, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr, sondern das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Römer 8, Vers 2. Weißt du, das ist seine Liebe. Amen. Das ist seine Liebe. Weißt du, seine Liebe ist sogar so stark, dass sie dir hilft, in deiner Schwachheit das Evangelium zu glauben. Weißt du, manchmal kannst du es gar nicht glauben. Manchmal sagt, ja, aber ich kann es nicht glauben. Warum sagen manchmal Leute, das kann ich nicht glauben? Ganz einfach, weil sie sich nicht danach fühlen. Das ist immer unser Problem. Du fühlst dich immer noch schuldig, du fühlst dich immer noch beschämt, du fühlst dich immer noch unter Verdammnis, du fühlst dich hier, du fühlst dich da. Das ist dein Gefühl. Amen. Und das heißt, wir glauben es nicht. Aber weißt du, die Bibel sagt, Gott hilft sogar unserer Schwachheit auf. Römer 8, Vers 26 und 27. Er hilft unserer Schwachheit auf. Das heißt, selbst wenn du sagst, ja, ich kann es aber nicht glauben, ich kann es nicht für wahr halten. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Ich sag dir, das ganze Evangelium von vorne bis hinten ist zu schön, um wahr zu sein. Amen. Wenn du eine Botschaft hörst und du sagst, dein Verstand sagt nicht irgendwann mal zwischendurch, das ist ja zu schön, um wahr zu sein, dann hast du wahrscheinlich nicht das Evangelium gehört. Amen. Für deinen Verstand. Okay, vielleicht hast du es schon so oft gehört, dass inzwischen dein Verstand es gelernt hat und sagt, okay, ja gut, ich glaub's. Aber weißt du, immer wieder neu, ich selber habe immer wieder neuen Aha-Effekt, dass ich sage, wow, das ist ja noch mal schöner, als ich dachte. Ja? Okay, ich sage jetzt nicht mehr, es ist zu schön, um wahr zu sein, weil ich kenne die Bibel. Amen. Aber es fühlt sich so an. Amen. Es fühlt sich manchmal so an. Die Liebe Gottes fühlt sich so an. Weißt du, er war mit uns, er stand hinter uns, als wir noch Sünder waren. Das ist der Hammer. Jetzt am Donnerstag habe ich das Zeugnis vorgelesen von der Frau aus Graz, die am Donnerstag in der Glory Life Schule da war, haben es mitbekommen, die drogenabhängig war und dann unsere Glory House Leiter in Graz haben sie getauft und daraufhin, aber sie war noch nicht frei von Drogen, ja, und dann hat sie bei ihrem Drogendealer anrufen wollen und neue Drogen kaufen und der ist nicht rangegangen und dann hat sie gebetet und dann hat sie schlussendlich den Drogendealer erreicht und dann hat der Drogendealer gesagt, ich kann dir keine Drogen mehr verkaufen. Und dann sagt sie, ja, wieso? Und dann sagt er, ja, ich habe letzte Nacht geträumt, dass ich dir keine Drogen mehr verkaufen darf. Weißt du, ne? Und daraufhin hat mir eine Frau ein Zeugnis geschickt am Donnerstag nach der Glory Life Schule, die bei uns in der Glory Life Schule Schülerin ist und hat mir erzählt, ich muss das auch erzählen. Das ist bei ihr schon ein paar Jahre her. Sie war nicht gläubig und sie war auch in Drogenkreisen. Und einer war in diesen Kreisen, der hat Heroin gespritzt und hat so eine Angewohnheit gehabt, die Leute ins Heroin reinzuziehen. Also richtig bösartig eigentlich. Ja. Er hat ihnen immer den ersten Schuss kostenlos angeboten und ab dem zweiten mussten sie dann zahlen. Ja. Und sie war damals so drauf, sie war nicht gläubig, weißt du, als wir noch Sünder waren. Ja. Sie war nicht gläubig, überhaupt nicht, nichts mit Jesus zu tun. Und sie hat einfach gern alles ausprobiert und deswegen hat sie gesagt, hey, mach mir auch diesen Schuss. Ja. Und dann hat er sie angeschaut und hat sie gesagt, nee, bei dir kann ich das nicht. Dann hat sie gesagt, wieso? Er hat gesagt, ich kann das nicht. Dann hat sie gesagt, ich zahle dir auch was dafür. Dann hat er gesagt, nee, ich weiß auch nicht warum, aber bei dir kann ich das nicht. Und so hat Gott sie schon bewahrt davor, in diese Drogensucht reinzurutschen, bevor sie überhaupt gläubig war. Weißt du, das ist ein Zeichen, als wir noch Sünder waren. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Also, er hilft unserer Schwachheit auf, das zu glauben. Er hilft unserer Schwachheit auf, wenn wir scheitern manchmal an uns selber. Weißt du, auch Gläubige scheitern noch manchmal an sich selber. Ja, das heißt, wir sündigen noch manchmal. Aber weißt du, manchmal ist es so interessant. Es fällt uns manchmal nicht schwer, wenn wir zum Glauben kommen, zu glauben, okay, Gott hat mir jetzt alles vergeben, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Alles ist erledigt. Aber dann, wenn wir gläubig sind, dann tun wir uns plötzlich viel schwerer, weil dann denken wir irgendwie, ja, jetzt bin ich ja gläubig, jetzt habe ich ja Gott und jetzt muss ich heilig sein. Jetzt muss alles perfekt sein. Und wenn wir dann immer noch einen Fehler machen, dann verdammt uns das Herz. Und dann sagen wir, wir können es nicht glauben. Und weißt du, dann ist so wichtig, stell dich auf sein Wort und die Sache ist erledigt. Weißt du, ich musste auch manchmal in meinem Leben, musste ich sagen, okay, da kommt wieder diese Anklage in meinem Herzen hoch. Aber ich wusste, ich habe es bekannt, ich habe es bereinigt. Also 1. Johannes 1, Vers 9 gilt für mich und ich habe gesagt, Seele, glaub's. Sag mal zu deiner Seele, Seele, glaub's. Halleluja. Du stellst dich auf sein Wort. Weißt du, dieses Wort Gottes, diese Aussagen, diese Zusagen Gottes, die sind wie Schecks, die gedeckt sind und die du bei der Bank einlösen kannst. Ja, heutzutage nicht mehr. Schecks sind out in Deutschland. Okay, in Amerika haben sie noch Schecks. Das macht vieles sehr kompliziert, aber sie haben es noch. Aber so ist es. Weißt du, jedes Wort Gottes ist ein gedeckter Scheck von Gott. Den kannst du zur Bank nehmen und sicher sein, es wird ausgezahlt. Also stell dich drauf. Stell dich auf sein Wort. Sag mal, ich stell mich auf sein Wort. Halleluja. Preist den Herrn. Gehen wir zu einer weiteren Wirklichkeit seiner Liebe. Es ist die Liebe Gottes zu uns, die uns, je länger wir unter seiner Liebe gehen, je länger wir unter dem Schatten des Höchsten, ich hatte neulich eine Predigt gehalten über Psalm 91, wer im versteckten Ort des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Je länger wir unter dem Schatten des Allmächtigen bleiben, sagt die Bibel, werden wir auf eine manchmal für uns durchaus geheimnisvolle Art und Weise verwandelt. Wir werden einfach verwandelt. Manche Dinge sind dir bewusst. Weißt du, da eben genau, du erkennst, okay, hier habe ich gesündigt, also bereinige das, ich bitte um Vergebung, stell mich auf 1. Johannes 1, Vers 9, bin ich verändert. Okay, weil das werde ich nicht mehr tun, logischerweise, ich habe es ja gelernt. Ja, also bist du verändert und du weißt bewusst, okay, an dem Punkt hat Gott mich jetzt verändert. Aber weißt du, manchmal gibt es Dinge, Gott wirkt noch so viel tiefer, seine Liebe wirkt noch so viel tiefer. Ja, 2. Korinther 3, Vers 18 sagt, dass allein indem wir seine Herrlichkeit nur anschauen, werden wir verwandelt in sein Bild. Und das passiert manchmal auf eine Weise, wie wir es selber gar nicht so richtig wahrnehmen. Und manchmal hast du Situationen in deinem Leben, dass da empfindest du, oh, bei mir geht überhaupt nichts vorwärts, bei mir geht gar nichts irgendwie, ich verändere mich überhaupt nicht, da tut sich gar nichts in meinem Leben. Weißt du, und die Wahrheit ist oft die, dass wir gerade in den Zeiten, wo es für uns so scheinbar eine Durststrecke ist, werden wir auf eine geheimnisvolle Art und Weise oft am meisten verwandelt. Amen. Also in den Zeiten, wo du vielleicht durch schwierige Umstände gehst, durch Schwierigkeiten, vielleicht bis dahin, dass du sagst, oh, ich sehe Gott nicht, ich fühle Gott nicht, ich weiß nicht, wo ist Gott geblieben. Also das sind Zeiten, in denen Gott dich auf eine geheimnisvolle Art und Weise verwandelt, wenn du einfach deinen Blick auf ihn gerichtet hältst. Das ist die Voraussetzung. 2. Korinther 4, Vers 17 und 18 heißt es, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare oder den Unsichtbaren. Denn das Sichtbare ist zeitlich, also vergänglich, das Unsichtbare aber ewig. Mit anderen Worten, er sagt, wenn du einfach deinen Blick ausgerichtet hältst auf ihn, auf diesen Gott, auf seine Herrlichkeit, dann wird er in dir eine Verwandlung bewirken, gerade in deinen tiefsten, in deinen schwersten, in deinen härtesten Zeiten, wird er eine Verwandlung in dir bewirken, die ein umso größeres Gewicht der Herrlichkeit auf deinem Leben und in deinem Leben zur Folge haben werden. Du kennst den Ausgang. Das ist immer wichtig, musst du manchmal auch dem Teufel sagen. Muss sagen, Teufel, ich kenne mein Ende. Und Teufel, ich erinnere dich an dein Ende. Amen, Halleluja. Sein Ende ist Feuersee, dein Ende ist Herrlichkeit. Amen. Und schon hier auf dieser Erde, dein Ende oder das Ende jeder Herausforderung, das Ende jedes Problems, das Ende jeder Härte, jeder Schwierigkeit, jeder schwierigen Phase, auch durch die du gehst, das Ende ist immer Herrlichkeit. Größere Herrlichkeit. Sag mal, größere Herrlichkeit. Oh, vielleicht bist du gerade wirklich auf dem Weg zu größerer Herrlichkeit, aber du denkst in deinem Herzen, meine Güte, vielleicht verzichte ich lieber auf diese größere Herrlichkeit, weil es ist gerade nicht so einfach. Aber ich kann dich ermutigen, wenn du durch bist, dann wird die Herrlichkeit, die sich freisetzt, so sein, so groß sein, dass du schnell alles vergisst, was es an Leiden dazwischen gekostet hat. Und es ist aus der Rückschau, ist es dann so, wow, es hat sich doch alles gelohnt. Amen. Warum? Weil Jesus ist auferstanden. Halleluja. Er hat den Sieg davongetragen. Halleluja. Er regiert in Ewigkeit und seine Herrlichkeit bleibt, egal was in deinem Leben ist. Halleluja. Und noch eine weitere gute Nachricht über seine Liebe. Jesaja 40, 28 bis 31. Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft. Wie viele von euch sind müde heute Morgen hier? Also nicht, weil du jetzt zu wenig geschlafen hast, hoffentlich. Er spricht jetzt hier nicht von Schlaf, sondern er spricht von dem innerlich Müden. Er gibt dem Müden Kraft. Dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Also der das Gefühl hat, ich komm überhaupt nicht mehr weiter. Ich weiß überhaupt gar nichts mehr. Alles nur noch dunkel um mich herum. Dem mehrt er die Stärke. Er sagt, Jünglinge ermüden und ermatten, junge Männer straucheln und stürzen, aber die auf den Herrn hoffen, oder eine andere Übersetzung sagt auch, die auf den Herrn harren, also die auf ihren Blick auf ihn gerichtet halten, sie gewinnen neue Kraft. Sag mal, ich gewinne immer neue Kraft. Solange du einen Auftrag hier auf dieser Erde hast, kannst du sicher sein, egal durch was du gerade durchgehst, du wirst neue Kraft gewinnen. Amen. Ich gewinne immer neue Kraft. Es heißt, sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen, du kannst mal so machen, Halleluja. Ein paar Adler, lass uns mal ein paar Adler sehen hier. Sie heben die Schwingen empor. Ein schöner Adler, wow. Hört gar nicht mehr auf zu fliegen, Halleluja. Reißt du da, du bist schon in höheren Dimensionen. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Da kommt neue Kraft. Da kommt neue Kraft. Du wirst, ich sag dir, du wirst dein Ziel erreichen. Du wirst deine Berufung ausleben. Halleluja. Epheser 2, Vers 10 heißt es, denn wir sind sein Gebilde. Oder eine noch bessere Übersetzung finde ich, denn wir sind sein Meisterwerk. Sag mal zu deinem Nachbarn, wenn ich dich so anschaue, glaube ich, du bist sein Meisterwerk. Denn wir sind sein Meisterwerk. In Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Oder Hoffnung für alle Übersetzung sagt so, was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns bereitet hat. Also ein Aspekt der Liebe Gottes zu uns ist, dass er uns führt. Amen. Dass wir wissen können, wir gehen nicht irgendwie einsam durch dieses Leben durch, sondern in allem, wo wir unterwegs sind und was wir tun, wir sind geführt. Also wir sind geführt und ich sag dir, wir sind geführt, ob wir es immer so spüren oder nicht spüren. Also manchmal kriegst du eine Führung von Gott und Gott spricht klar zu dir und du hast totale Klarheit und du weißt genau, Halleluja, das ist der Weg. Und dann gehst du diesen Weg und dann kommt ein Punkt und dann denkst du, oh mein Gott, war das wirklich der Wille Gottes? Amen. Also dann musst du dich daran erinnern, du bist geführt von Gott. Es ist nicht eine Frage deines Gefühls die ganze Zeit, sondern du bist geführt von Gott. Die Werke sind vorbereitet für dich. Von dem Punkt aus, wo du jetzt bist, ist der nächste Schritt von Gott schon vorbereitet, damit du in den guten Werken wandelst, die er zuvor bereitet hat. Er führt dich dann, wenn du es spürst und dann, wenn du es nicht spürst. Er führt dich auch dann, wenn alles um dich herum dunkel ist und du gar nichts siehst. Amen. Das ist Psalm 23, Vers 4, ja? Luther-Übersetzung. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, das gibt es auch manchmal, fürchte ich aber kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Da können wir eine ganze eigene Predigt drüber halten, über den Stecken und über den Stab und so weiter. Das ist eine tiefe Bedeutung und so weiter. Aber entscheidend ist, du kannst wissen, das ist für heute reicht es, du kannst wissen, auch wenn du durchs dunkle Tal gehst, Jesus geht mit dir. Auch wenn du es nicht wahrnimmst, wenn du es nicht siehst, Jesus geht mit dir. Ich meine, die meisten von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte von dem Mann, der eine Vision hatte, wo Jesus ihm erschienen ist und ihm gesagt hat, ich habe dich jede Minute deines Lebens geführt, ich war immer an deiner Seite. Und zum Beweis zeigt er auf zwei Fußspuren im Sand, die nebeneinander herlaufen, hinter ihm her. Und er sagt, schau, da ist deine Spur, da ist meine Spur, ich bin immer mit dir gegangen. Und dann schaut der Mann genauer hin und sagt, ja, aber da gibt's einen Teil der Spur, da ist nur eine Fußspur. Hast du mich da verlassen? Und Jesus sagt zu ihm, nee, schau noch mal genauer hin. Diese Fußspuren sind tiefer eingedrückt als die anderen. Das war die Phase, in der ich dich getragen habe. Das ist immer wieder stark. He? Halleluja, Amen. Das ist so. Amen. Also das ist seine Führung. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Das ist seine Liebe. Also mach dir dieses Werk seiner Liebe immer wieder bewusst. Setz dein Vertrauen auf dieses Werk seiner Liebe. Sag zum Teufel, Teufel, das Wort Gottes sagt es, ich glaube es, ich vertraue Gott und ich komme gut durch. Amen. Ich komme nicht nur gerade so durch, sondern am Ende bin ich mehr als Überwinder. Ein größeres Gewicht der Herrlichkeit kommt in mein Leben. Halleluja. Amen. Weißt du, so kannst du es sogar lernen, ich sag mal so, du kannst es lernen, dich in schwierigen Umständen total zu freuen, weil du weißt, wow, jetzt werde ich wieder verwandelt, jetzt werde ich wieder vorbereitet, das größere Gewicht der Herrlichkeit steht schon vor der Tür, Halleluja, was Besseres kann mir gar nicht passieren. Amen. Das nenne ich Leben im Geist, Amen. Halleluja, das ist Paulus, wo er sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Alle Zeit heißt immer, ausgenommen von nie. Amen. Das heißt alle Zeit. Also freut euch im Herrn alle Zeit. Mit anderen Worten, es gibt nie einen Grund, egal wie sich Dinge vielleicht anfühlen mögen, es gibt nie einen Grund innerlich, dich nicht zu freuen und zu sagen, ich hab's durchschaut, ich kenne das Ende. Amen. Ich weiß das Ende. Ich weiß das Ende vom Teufel und ich weiß mein Ende. Amen. Ich weiß das Ergebnis. Ich weiß das Ergebnis von diesem finsteren Tal. Weißt du, das Gute ist ja, die Elberfelder sagt so, und ob ich schon durch das finstere Tal wanderte. Weißt du, durch, das heißt hindurch. Das heißt, die Bibel sagt nicht, dass du dein ganzes Leben durch ein finsteres Tal wandelst, sondern du wandelst manchmal hindurch. Aber am Ende steht immer wieder ein größeres Gewicht von Herrlichkeit. Amen. Und das nimmst du im Glauben. Halleluja. Eine letzte gewaltige Offenbarung der Tiefe seiner Liebe zu uns findest du in 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 11 bis 12. Da heißt es, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, also dranbleiben, dann werden wir auch mitherrschen. Das ist das Prinzip, was ich gerade gesagt habe. Ja. Und jetzt geht's weiter. Wenn wir verleugnen, wird er auch uns verleugnen. Und jetzt kommt's. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Amen. Mit anderen Worten, Gott sagt, die tiefste oder eine der tiefsten Eigenschaften des Herzens und des Wesens Gottes ist seine absolut bedingungslose Treue. Ich sag mal so, wenn Gott dir untreu würde, das sagt dieser Vers, wenn Gott dir wirklich untreu würde, also wenn er wirklich sagen würde, hey, Peter oder Iris, jetzt habe ich euch verlassen. Jetzt mal tschüss und jetzt reicht's. Ja, ich habe euch verlassen. Ja, so, weißt du, dann würde er sich selber verleugnen. Das heißt, dann würde er sein eigenes Wesen verleugnen. Dann würde er damit sagen, ich bin gar nicht der, der ich bin. Das kann er aber nicht, weil er ist der, der er ist. Ja, das ist sein Name. Jahwe, ich bin der, der ich bin. Das heißt, er kann sich selbst nicht verleugnen. Er ist der, der er ist. Und das heißt, er ist Treue, selbst dann, wenn du untreu bist, selbst dann, wenn du gegen ihn gehst, selbst dann, wenn du einen Umweg machst zwischendurch, selbst dann, wenn du eine Nachfolgepause einlegst zwischendurch, bleibt er trotzdem treu. Amen. Du musst es nur wieder realisieren. Halleluja. Also er sagt nie, hey, du bist nicht mehr mein Sohn. Hey, du bist nicht mehr meine Tochter. Er sagt es nie. Das ist nicht in seinem Denken. Also die allerwenigsten Eltern würden je so weit gehen zu sagen, weißt du, selbst wenn ihre Kinder üble Sachen machen, was weiß ich, Drogen nehmen, in Gangs sind, Messerstechereien haben, vielleicht sogar jemanden umbringen, würden die wenigsten Eltern deswegen sagen, du bist nicht mehr mein Sohn. Es gibt so Fälle, aber das sind die wenigsten. Also wenn du Vater oder Mutter bist, wirst du wahrscheinlich sagen, hey, egal was mein Kind macht, ich kann mir nichts vorstellen, was mein Kind machen könnte, damit ich am Ende sagen würde, du bist nicht mehr mein Kind. Amen. Weißt du, und so ist Gott. Amen. Du bist sein Kind und du bleibst sein Kind. Amen. Sag zu deinem Nachbarn, du bist sein Kind und du bleibst sein Kind. Halleluja. Jeremia 31, Vers 3 sagt, ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Also mit ewiger Liebe, das heißt mit dauerhafter Liebe. Darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Das heißt, seine Güte über dein Leben bleibt bewahrt, selbst dann, wenn du ihn verleugnest, selbst dann, wenn du gegen ihn gehst, selbst dann, wenn du ihn nicht mehr liebst. Seine Liebe bleibt ewig und seine Güte bleibt bewahrt. Das heißt, da ändert sich nichts dran und du kannst jederzeit zu ihm zurückkommen. Amen. Damit du es erleben kannst, dass seine Güte ewig bleibt, musst du zu ihm zurückkommen manchmal. Deswegen sagt Römer 2, Vers 4, wisst ihr nicht, dass die Güte Gottes euch zur Umkehr führt. Amen. Das heißt, wir müssen manchmal umkehren, um seine Güte wieder zu empfangen. Aber dann stellen wir schnell fest, an seiner Güte hat sich zwischendurch gar nichts geändert. Amen. Hat sich nichts geändert, er ist immer noch der Gleiche. Ich habe mit 12 Jahren zum ersten Mal mein Leben Jesus gegeben. Auf einer pietistischen Freizeit des Württembergischen Brüderbundes. Das waren die ganz Frommen. Heute heißen sie anders, nicht mehr ganz so fromm. Aber damals waren sie ganz fromm. Heute sind sie hoffentlich auch noch fromm, aber damals hatten sie diesen ganz frommen Namen. Und ich bin da mitgefahren, weil die sind in das beste Skigebiet in Österreich gefahren. Und ja, die hatten immer gute Reiseziele, muss man sagen. Und das hat mich gelockt als 12-Jähriger. Ich war passionierter Skifahrer, also bin ich da hingefahren. Und was mich etwas geärgert hat, war, dass du immer morgens um 9 Uhr musstest du immer Bibelarbeit machen und durftest erst um 11 auf die Piste. Das hat mir nicht gepasst. Ich wollte immer um 9 auf die Piste. Aber sie haben uns erklärt, dass das, was es heißt, von Neuem geboren zu werden, und haben uns genau erklärt, wie man Jesus in sein Leben aufnimmt und dass man dann beginnt, einfach jeden Tag in der Bibel zu lesen und so. Und da gab es so ein Heftchen, Stille Zeit und so weiter, haben sie uns gegeben. Und mein Herz war berührt. Und ich habe am Ende der Freizeit, ich habe es niemandem gesagt, ich habe es niemandem verraten, aber in meinem Bett, ich weiß noch genau, ich lag in meinem Bett und habe gesagt, okay, habe genau das Gebet gebetet, das sie gesagt haben, Jesus, komm in mein Leben. Und ich habe den Heiligen Geist gespürt. Ich habe seine Gegenwart gespürt und ich wusste, wow, er ist real. Und etwa 6 Wochen lang habe ich jeden Tag in der Bibel gelesen und meine stille Zeit gemacht. Und es war immer so ein Programm von 1/4 Stunde, glaube ich, oder so. Ja, und habe das jeden Tag durchgezogen. Und meine Mutter hat dann später gesagt, ja, ich habe gespürt, du warst verändert. Ja. Ich habe es aber niemandem verraten. Und ich hatte auch keine anderen christlichen Freunde oder irgendwas. Ich bin auch nicht in diesem, sie haben uns eingeladen zu so einem Kinderhauskreis oder so, aber irgendwie, es war mir irgendwie nicht so. Und bin ich nicht hingegangen. Und dann war ich alleine. Und wir von euch wissen, dass es nicht gut ist, als Christ alleine zu sein. Amen. Und so hat es nicht lang gedauert, bis ich meine verstandesmäßigen Zweifel gekriegt habe und angefangen habe, das Ganze zu hinterfragen. Und dann war ich so 13, dann dachte ich so, oh meine Güte, das ist alles mit Gott, das ist irgendwie kompliziert, ich verstehe das alles nicht, kriege das nicht auf die Reihe. Und dann dachte ich, okay, jetzt kommst du in den Konfirmandenunterricht und der Pfarrer, der hat studiert und der würde dann erklären, würde dann deine Fragen beantworten. Und dann bin ich in den Konfirmandenunterricht gegangen und leider hatte ich am Ende noch mehr Fragen. Und keine wurde beantwortet. Der Pfarrer war nicht von neuem geboren, muss man sagen. Ja. Und dann war ich erstmal mit der Konfirmation zum letzten Mal in einem regulären Sonntagsgottesdienst. Ja. Also an Weihnachten war ich dann trotzdem noch. Ja. Aber da habe ich dann immer geguckt, wer alles aus meiner Schulklasse da ist und so. Aber tatsächlich war ich, man kann sagen, eigentlich fast 6 Jahre weg von Gott. Ja. Und ich habe mich tatsächlich immer weiter von ihm entfernt. Ich habe mich mit Philosophie befasst, ich habe mich mit Psychologie befasst, ich habe mich mit Esoterik befasst. Ich war immer weiter weg von Gott. Bis zu dem Tag. Und viele von euch kennen die Geschichte, wo ich ganz neu einfach zu Gott geschrien habe und gesagt habe, Vater, wenn es dich gibt. Weil ich wusste nicht mehr, ob es ihn gibt. Ich habe mich auch nicht mehr daran erinnert, dass ich mich mal bekehrt hatte. Es war weg, das war weg. Das Einzige, was ich den Leuten erzählt habe, wenn es auf diese Skifreizeit zu reden kam, war immer, oh, da musstest du immer morgens Bibelarbeit machen und durftest erst um 11 auf die Piste. Ich habe nur negativ geredet über diese Freizeit. Da ich mich bekehrt habe, hatte ich völlig vergessen. Aber weißt du, Gott ist so gnädig. Er gibt dir eine zweite Chance. Amen. Und dann kam ich nach Tübingen zum Studieren. Und dann bin ich da in einen Hauskreis gegangen. Und dieser Hauskreis war genau ganz ähnlich drauf wie der Württembergische Brüderbund. Ja, das waren die Derendinger-Pietisten. Ja. Das war auch ein Völklein für sich. Aber die haben mir dann wieder erklärt, dass du Jesus in dein Leben aufnehmen musst. Und dann wirst du von neuem geboren. Und plötzlich habe ich mich daran erinnert, dachte ich, mein, genau das hast du ja schon mal gemacht. Da habe ich mich erst erinnert. Ich war schon 2 Jahre allein mit Gott unterwegs gewesen. Als ich mich wieder erinnert habe, da in der Gemeinschaft dann, habe ich mich daran erinnert, du hast das schon mal gemacht. Und dann habe ich es wieder gemacht. Und weißt du, Gott ist gnädig. Er hat nicht gesagt, oh, das hast du schon vor 6 Jahren mal gemacht oder vor 8 Jahren waren es dann schon her. Das hast du schon vor 8 Jahren schon mal gemacht. Jetzt ist aber wirklich. Also, ich meine, come on. Ich meine, ich habe die Jahre dazwischen nicht als ein Heiliger gelebt. Definitiv nicht. Aber weißt du, er ist gnädig. Wenn auch wir untreu sind, er ist trotzdem treu. Amen. Sag zu deinem Nachbarn, wenn auch du untreu bist, er ist trotzdem treu. Sprüche 18, Vers 24 heißt es, manche Gefährten schlagen sich, aber mancher Freund ist anhänglicher als ein Bruder. Ich glaube, dieser Freund ist Jesus. Amen. Er ist anhänglicher als ein Bruder. Weißt du, auch wenn du dich abwendest, ich sag dir, bis zu deinem letzten Atemzug, wird er anhänglich sein und wird schauen, dass er dich wieder kriegt. Amen. Bis zu deinem letzten Atemzug. Er gibt dich nie auf, bis zu deinem letzten Atemzug nicht. Ich habe Leute wirklich buchstäblich fast mit ihrem letzten Atemzug zu Jesus geführt. Ich weiß noch, einmal war ich zu einem Mann gerufen worden. Jemand aus unserer Gemeinde hat ihn betreut als Krankenhelferin. Und er war 92 und er lag im Sterben. Er lag wirklich buchstäblich im Sterben. Er hat laut geschnauft und konnte auch nicht mehr sprechen. Ne? Und er war nicht gläubig, seine ganze Familie war nicht gläubig. Sie hatte ihm immer von Jesus erzählt, aber er hatte ihn nicht angenommen bis zu dem Zeitpunkt. Und als ich so an seinem Sterbebett stand, das war wirklich sein Sterbebett, er stand, er hat schwer geatmet, habe ich ihm einfach nochmal das Evangelium einfach gepredigt. Er konnte nicht antworten, aber ich habe ihm einfach das Evangelium gepredigt. Und dann habe ich gesagt, wollen Sie diesen Jesus in Ihr Herz aufnehmen? Und ich hatte seine Hand genommen und in dem Moment drückt er meine Hand. Er drückt meine Hand und ich wusste ja. Und dann habe ich ihm das Übergabegebet vorgesprochen. Er konnte es nicht nachsprechen, aber ich wusste. Am Ende hat er nochmal meine Hand gedrückt. Ich wusste, dieser Mann ist errettet. Ein paar Stunden später ist er gestorben. Amen. Weißt du, Gott gibt niemand auf. Bis zum letzten Atemzug gibt er dich nicht auf. Halleluja. Oh ja, danke Jesus. Weißt du, das Bewusstsein seiner Liebe entzündet deine Liebe zu ihm. Amen. Das merkst du heute Morgen auch hier. Da sagst du, wow, ich will dich lieben. Also und heute haben wir Taufe und einige Täuflinge sind hier, die wollen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt diese Liebe Gottes, diese Liebe von Jesus bezeugen. Was für ein Tag, Amen, wo wirklich dieser Schritt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt gegangen wird, weil die Taufe ist tatsächlich dieses neutestamentliche Bundeszeichen, das wir setzen, so wie Abraham das Zeichen durch die Beschneidung gesetzt hat, so setzen wir das Zeichen durch die Taufe. Der Hammer, weißt du, wenn Leute bezeugen, ja, das hat Jesus in meinem Leben getan. Er hat mich gefunden, er hat mich gerufen. Halleluja, das ist einfach wunderbar. Ihr Täuflinge, steht einfach mal auf gerade jetzt, dann lassen wir euch mal sehen. Halleluja. Halleluja, preist du das. Amen. Halleluja. Jerome will sich gar nicht mehr hinsetzen. Halleluja. Das ist gewaltig, ja. Ja, ist gewaltig, was Gott im Leben von jedem Einzelnen von denen getan hat. Wir werden nachher die Zeugnisse hören beim Taufgottesdienst, ist so stark. Aber weißt du, Jesus wirbt immer wieder neu um unser Herz. Er wirbt immer wieder neu darum, dass wirklich seine Liebe unser Herz erfüllen darf, dass wir seiner Liebe glauben. Weißt du, Johannes hat es gesagt, 1. Johannes 4, Vers 16. Er hat gesagt, wir haben erkannt die Liebe, die Gott zu uns hat und wir haben sie geglaubt. Wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Das eine ist sie zu erkennen, das andere ist zu sagen, jawohl, ich glaube sie. Du triffst diese Entscheidung, jawohl, ich glaube seiner Liebe. Halleluja. Lass uns mal aufstehen zusammen. Halleluja. Lass uns es heute Morgen neu festmachen, dass wir wirklich sagen, jawohl, wir glauben seiner Liebe. Halleluja. Und ich weiß nicht, durch welche Situation du gerade gehst. Ich kenne nicht jede Situation, die hier im Raum vertreten ist, aber ganz sicher ist es so, dass manche durch Situationen und Umstände gehen, die vielleicht nicht so leicht sind. Vielleicht hast du einen Trauerfall in deiner Familie. Vielleicht gehst du durch eine schwierige Zeit, weil du gemobbt wirst oder weil da einfach ja scheinbar keine Perspektive in deinem Leben ist, beruflich oder familiär ist schwieriges oder was auch immer. Aber ich sag dir, Jesus ist da. Er ist so anhänglich. Er ist anhänglicher als ein Bruder. Er ist da und er ist bereit, dir zu begegnen. Und er ist bereit, dich neu zu stärken. Und er ist bereit, dir neu seine Liebe zu zeigen. Und er ist bereit, dir neu zu begegnen. Ja, und dir aufzuhelfen. Er hilft deiner Schwachheit auf. Halleluja. Wenn du das möchtest, streck einfach mal deine Hände aus zu ihm. Sag einfach, Jesus, hilf mir, dass ich ganz neu deine Liebe glauben kann. Ich entscheide mich, deinem Wort zu glauben. Ich entscheide mich, deinen Zusagen zu glauben. Ich stelle mich darauf. Ich entscheide mich, nicht meinen Gefühlen zu glauben, nicht meinen Verstandesgedanken zu glauben, sondern ich entscheide mich, deinem Wort zu glauben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ihr könnt das Worship-Pad im Hintergrund reinmachen. Halleluja, streck deine Hände weiter aus. Ich glaube, dass der Vater wirklich einigen hier begegnen möchte, gerade jetzt. Und er begegnet dir, gerade jetzt, da, wo du bist. Und er dient dir gerade jetzt und er gibt dir wirklich diese tiefe Stärkung. Stärkung für dein Herz, Stärkung für schwierige Wegstrecken, neue Kraft für müde, neue Kraft für dich, wo du vielleicht keine Lösung, keine Antwort gerade siehst. Weißt du, er erinnert dich daran, hey, ich habe dich versetzt in meinen Stand der Gunst. Du bist mein Günstling, du bist im Zentrum meiner Aufmerksamkeit. Ja, ich liebe dich, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Gefallen gefunden, egal was du getan hast, vielleicht hast du einen Fehler gemacht und sagst, oh, und jetzt bin ich da in dieser Situation, weil ich einen Fehler gemacht habe. Weißt du, verdamm dich nicht, Gott führt dich immer von dem Punkt aus, wo du jetzt bist. Vergib dir selber, ja. Bitte ihn um Vergebung und dann vergib dir selber. Stell dich da drauf und Gott wird dich führen von dem Punkt aus, wo du jetzt bist. Also Gott ist wie dieses Navi, das einfach immer den Weg umprogrammiert. Wenn du mal falsch fährst, dann programmiert er dir einfach um und sagt, okay, das ist jetzt der kürzeste Weg. Ja, manchmal werden durch unsere Fehler, manchmal unsere Wege ein bisschen länger, aber ich sag dir, das Navi programmiert schon wieder um und es kommt am Ende zum Ziel. Amen. Und genauso ist Gott in deinem Leben. Er ist wie dieses Navi, das immer das Ziel sieht. Er sieht immer das Ziel. Und egal was gewesen ist, er programmiert einfach deinen Weg ganz neu, so dass du zum Ziel kommst. Halleluja. Da kannst du ihm vertrauen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du kommst mit dieser Fülle deiner Liebe hier, dass du diesen Raum füllst, Herr. Dass du jeden einzelnen Sohn, jede einzelne Tochter füllst mit dieser Liebe, Herr. Mit diesem Zuspruch des Vaters, dass du zu jedem Einzelnen persönlich sprichst, Herr. Ja, dass du jeden Einzelnen wiederherstellst heute Morgen, stärkst und kräftigst, Herr. Und dass du uns Rückenwind gibst, Herr. Halleluja, ein neues Bewusstsein deiner Führung. Oh, Halleluja. Ja, wir sind geführt, auch dann, wenn wir es nicht spüren. Wir sind geführt. Gott weiß genau, was er tut. So oft in meinem Leben habe ich es hinterher realisiert, warum ich da und da diese oder jene Entscheidung getroffen habe. Aber hinterher habe ich gesehen, boah, das war total Führung Gottes. Mir war es gar nicht bewusst. Halleluja. Wir werden verwandelt. Auf eine Art und Weise, wie wir es nicht immer nachvollziehen können. Aber es passiert. Es passiert in deinem Leben. Er wirkt, du wirst stärker und stärker. Er gibt dir Kraft in deinem inneren Menschen. Stärker und stärker. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für deine Liebe, Herr. Danke, Vater. Wir lieben dich, Herr. Halleluja. Und da, gerade da, wo du vielleicht sagst, ja, ich weiß nicht, wie es gehen soll. Ich weiß nicht, wie es funktionieren soll in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie ich das machen kann, wie ich das schaffen soll. Das Wort Gottes sagt, er hilft deiner Schwachheit auf. Er hilft dir auf. Wo niemand sonst einen Weg sieht, er hat den Weg. Halleluja, meine geliebte Tochter. Halleluja, er hat Gefallen an dir gefunden. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wir lieben dich, Herr. Oh, wir lieben dich, Jesus. Oh, wir lieben dich, Jesus. Danke für dein Werk in unserer Mitte. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du hier bist. Oh, danke, dass du hier bist. Dass du genau weißt, was jeder von uns braucht. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für das Werk deiner Liebe, Herr. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Er macht die, die sich fern gefühlt haben, nahe, hat sie nahe zu sich heran. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für dein Werk. Danke für dein Werk, der liebe Herr. Halleluja, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Er spricht zu dir persönlich. Er spricht zu deinem Herzen. Er zeigt dir seine Liebe. Und er gibt dir Kraft. Er gibt dir Kraft für die nächste Wegstrecke. Er gibt dir Kraft für den nächsten Abschnitt. Er gibt dir Kraft. Halleluja. Oh, er gibt dir Kraft. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Ah, oh, wir preisen dich, Herr. Ah, oh, wir preisen dich, Jesus. Halleluja, Gott ist gut. Gott ist so gut. Halleluja. Er sieht dich. Er sieht deine Situation. Er weiß genau, was du brauchst. Halleluja. Du bist im Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Halleluja. Er weiß genau, was du brauchst. Oh, sag einfach, danke, Papa. Ich empfange von dir. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Komm noch mehr. Komm noch mehr mit deiner Gegenwart, Herr. Halleluja. Halleluja. Wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich, Jesus. Oh, sag ihm einfach, dass du ihn liebst. Oh, er hat dich zuerst geliebt. Sag ihm einfach deine Antwort. Sag ihm einfach deine Antwort. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Wir lieben dich, wir lieben dich. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du fühlst dich noch wie getrennt von dieser Liebe Gottes. Und vielleicht, als ich vorher mein Zeugnis erzählt habe und davon gesprochen habe, dass mir die Leute auf dieser Skifreizeit dieses Gebet beigebracht haben, dass man beten muss, um Jesus wirklich im Herzen aufzunehmen und wirklich dieses neue Leben zu empfangen und von neuem geboren zu werden. Vielleicht hast du da gesagt, oh, dieses Gebet würde ich auch gerne kennen und das würde ich auch gerne beten. Ich würde auch gerne das festmachen. Ich würde auch gerne diese Gewissheit haben, dass ich ein Kind Gottes bin. Und deswegen, wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, ja, Pastor Georg, führ mich da hinein in dieses Leben. Führ mich da hinein in diese Gewissheit. Bet mit mir dieses Gebet. Dann ist jetzt die Gelegenheit, das zum Ausdruck zu bringen, weil ich möchte jetzt einfach mit jedem, der das möchte, wirklich dieses Gebet beten, wo du sagst, jawohl, Herr Jesus, komm du in mein Herz, komm du in mein Leben, sei du mein Herr. Und wo du wirklich erlebst, dass du von Neuem geboren wirst. Halleluja. Wo du dieses Wunder erlebst und wo du erlebst, nein, ich bin nicht mehr fern, sondern ich bin nahe. Also und vielleicht hast du manches falsch gemacht in deinem Leben, vielleicht ist es so wie bei mir, dass du mal vielleicht mit 12 Jahren oder zu einem anderen Zeitpunkt einfach mal Jesus dein Leben gegeben hast. Aber du bist wieder davon weggekommen. Also er vergibt und er freut sich über dich, wenn du kommst. Du kannst jederzeit zu ihm kommen. Und vielleicht ist es einfach so, dass du diesen Neuanfang machen musst. Und wenn das der Fall ist, einfach dann möchte ich jetzt mit dir dieses Gebet beten. Und möchte einfach das mit dir festmachen, dass Jesus in dein Leben kommt. Und dass du von Neuem geboren wirst. Und Petrus hat gesagt, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, wenn ihr das tut. Wenn ihr zu Jesus umkehrt, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und wenn du das möchtest, einfach ganz schnell hier im Raum, wenn du hier im Raum bist, streck einfach ganz schnell deine Hand aus, dass du sagst, jawohl, Pastor Georg, ich möchte, dass du da mit mir betest. Du, ja, super, ist noch jemand da? Streck einfach deine Hand ganz weit aus, sodass ich sehen kann. Da hinten sehe ich auch eine Hand. Ist noch jemand da? Ja, da sehe ich auch eine Hand. Wunderbar. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte jetzt dieses Gebet sprechen mit dir. Ich werde es gleich einfach laut vorsprechen und du sprichst einfach laut nach. Und ich werde dann einfach auch persönlich die Hand auflegen und einfach das freisetzen in deinem Leben. Ist noch jemand da, der sagt, ich möchte das, dann streck einfach deine Hand aus. Ja, du? Okay. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da hier vor Ort? Streck einfach deine Hand aus, wenn du sagst, ja, ich möchte das. Wenn du über Livestream zuschaust, ich nehme dich mit rein in dieses Gebet jetzt gleich. Ja, du kannst es mitbeten. Ich kann dir zwar nicht die Hand auflegen, aber nimm es einfach so, wie wenn ich dir die Hand auflegen würde. Nachher gleich. Okay, ist noch jemand hier vor Ort, der sagt, jawohl, ich möchte jetzt, dass du dieses Gebet mit mir betest. Dann einfach streck noch kurz die Hand aus, sodass ich sehen kann, ist noch jemand da? Okay, gut. Gut, dann möchte ich jetzt einfach, dass ihr alle, die ihr eure Hand gehoben habt, oder auch vielleicht spürst du es in deinem Herzen, einfach diesen Zug, aber du bist noch am Kämpfen. Ja, ich möchte einfach jetzt den nächsten Schritt sagen, ganz einfach, komm einfach hier zu mir nach vorne ganz schnell und wir wollen hier zusammen dieses Gebet beten und wollen es zusammen festmachen. Herzlich willkommen. Super, wie heißt du? Maike. Maike, super, Halleluja. Preist den Herrn. Ist noch jemand da, der sagt, schau ruhig zu mir, du musst nicht zu den Leuten schauen, sonst bist du abgelenkt. Da waren noch mehr, die gesagt haben, jawohl, ich möchte das jetzt festmachen. Komm einfach nach vorne, komm ganz schnell nach vorne und wir beten gleich zusammen. Ja, wir machen das zusammen fest, wir beten zusammen dieses Gebet. Komm einfach schnell nach vorne. Wenn du sagst, jawohl, das ist für mich, dann lass es uns jetzt festmachen. Wo sind sie, die anderen, die ihre Hand gehoben haben? Hat dich der Mut verlassen? Okay, wenn du spürst einfach, Gott will, dass du das festmachst, ja, in deinem Herzen, in deinem Leben. Gott ruft dich. Ja, da ist vielleicht ein Pochen in deinem Herzen und irgendwie, es kann sein, es ist so, du kannst nicht genau unterscheiden, ist das vielleicht Angst oder was ist das? Ja? Und ich sage dir, manchmal ist so eine Unsicherheit einfach, ja, wo du willst dazukommen zur Unterstützung. Ja. Also, oder du willst es selber auch nochmal festmachen, nochmal vor der Taufe. Okay, auch gut. Weißt du den Herrn? Okay. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das jetzt noch festmachen? Dann komm einfach noch dazu. Weil Jesus ruft dich und du musst manchmal diesen inneren Schweinehund überwinden, zu sagen, okay, ich gehe diesen Schritt. Ja. Aber die Bibel sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem werde ich mich vor meinem himmlischen Vater bekennen. Das ist stark. Das heißt, in diesem Bekenntnis auch vor den Menschen liegt eine starke Kraft. Halleluja. Okay, komm einfach noch ganz schnell dazu. Und ihr hier vorne, ihr dürft einfach eure Augen schließen. Ihr, die über Livestream zuschaut und das auch mitbeten wollt und festmachen wollt, schließt einfach auch eure Augen. Und wir sprechen gemeinsam jetzt dieses Gebet. Das ist dieses Gebet, das ich damals beigebracht bekommen habe und das ich selber gebetet habe. Und ich habe den Heiligen Geist erlebt. Lass uns einfach sagen, Vater im Himmel, ich danke dir für deine unendlich große Liebe. Du hast mich immer geliebt, zu jedem Zeitpunkt meines Lebens. Ob ich mit dir gegangen bin oder nicht. Und ich danke dir, Vater, dass du als ultimatives Zeichen deiner Liebe Jesus Christus gesandt hast. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für meine Sünde gestorben bist und dass du wieder auferstanden bist aus den Toten, um mich richtig zu stellen. Herr, vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. Vergib mir meine Schuld und Sünde. Heute empfange ich dich als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Und ich sage, komm in mein Leben, Herr Jesus. Durch deinen Heiligen Geist. Erfülle mein Herz jetzt und mach du mein Leben neu. Danke, Vater, dass ich jetzt von Neuem geboren werde. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und ich segne dich, Maike, denn der Vater hat dich ewig, mit ewiger Liebe geliebt. Noch bevor er dich gemacht hat, in deinem Leib deiner Mutter hat er dich geliebt und deswegen hat er dich zu sich gezogen, aus seiner Gnade und seiner Güte heraus. Und heute Morgen wird es in deinem Leben zur lebendigen Realität. Er ist dein Herr, er führt und leitet dich. Sein Heiliger Geist kommt auf dich. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Heilige Geist ist hier. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du hast noch nie wirklich bewusst den Heiligen Geist erlebt, sodass du wirklich erlebt hast, dass er die Kontrolle in deinem Leben übernommen hat. Wirklich völlig die Kontrolle. Tatsächlich sagt die Bibel, Er möchte so die Kontrolle über unser Leben übernehmen, dass wir sogar in neuen Sprachen sprechen. Das heißt, dass wir mit unserer Zunge Dinge aussprechen, die unser Verstand gar nicht versteht, aber er übernimmt die Kontrolle über unsere Zunge. Das ist das, was den Jüngern passiert ist an Pfingsten. Ja. Plötzlich haben sie in neuen Sprachen geredet, als der Heilige Geist auf sie kam. Und die Leute, teilweise die Leute, die in fremden Sprachen oder die Ausländer waren und deswegen fremde Sprachen sprachen, haben sie plötzlich verstanden, obwohl sie diese Sprache nie gelernt hatten. Es heißt im Wort Gottes, sie sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und für euch hier vorne, aber auch wenn du hier bist im Raum und du bist hier und du hast vielleicht noch nie in deinem Leben wirklich diese Gabe empfangen, wo der Heilige Geist in dieser Weise auf dich gekommen ist. Ich sage nicht, dass wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dass du den Heiligen Geist nicht hast, das sage ich nicht. Aber ich sage, da ist noch mehr, da ist diese Übernahme deines Sprachzentrums. Und das ist nochmal eine andere Dimension. Ja, das ist dieses Pfingsterlebnis sozusagen, das die Jünger an Pfingsten hatten. Und wenn du hier bist und du hattest es noch nie und du redest noch nicht in neuen Sprachen, dann komm einfach hier noch dazu nach vorne. Wir wollen hier zusammen beten, dass wirklich der Heilige Geist dich erfüllt und du wirst in neuen Sprachen reden. Weil Lukas 11 sagt, diejenigen, die ihn bitten, ihnen wird er nicht etwas anderes geben, als worum sie bitten. Also manchmal haben Menschen Angst, um den Heiligen Geist zu bitten, weil sie denken, oh, wenn ich zu stark bitte, dann kriege ich am Ende was Dämonisches. Also das widerspricht diametral dem Wort Gottes. Wenn du Jesus bittest um den Heiligen Geist, wenn du den Vater bittest, dann wirst du nicht plötzlich einen anderen Geist bekommen. Das heißt, du kannst wirklich diesen Mut haben zu sagen, jawohl, ich möchte das, was du für mich hast und ich möchte, dass du die Kontrolle über mein Leben und damit auch über meine Sprache übernimmst. Wenn du hier bist im Raum, egal wo du bist und du sagst, jawohl, ich habe das noch nicht. Wer ist alles da? Du sprichst noch nicht in neuen Sprachen. Streck einfach mal deine Hand aus. Ja, super. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Komm einfach dazu. Halleluja. Ist noch jemand da, der sagt, ja, ich rede noch nicht in neuen Sprachen, aber ich möchte das empfangen. Komm einfach dazu. Komm einfach ruhig hierher. Ja, genau. Halleluja. Herzlich willkommen. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da, der das noch nicht empfangen hat? Dann komm einfach dazu. Weil Jesus möchte dich füllen. Er möchte euch füllen. Halleluja. Ja, komm dazu. Ja, wunderbar. Stell dich einfach ruhig hier daneben. Genau, ich tue das ein bisschen weg. So, genau. Ja, ein bisschen zur Seite, genau. Stell dich ruhig hierher, genau. Ist noch jemand da, der das noch nicht empfangen hat? Dann komm einfach noch dazu. Ja, super. Komm einfach hierher. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Stell dich ruhig neben den Herrn. Genau, so. Ja, Halleluja. Jerome, hast du es schon empfangen? Ja, du hast es schon. Okay. Preist den Herrn. Alles gut. Halleluja, okay. Weißt du, pass mal auf, Jerome, dann darfst du dich mal kurz hinsetzen, weil dann haben wir alle die. Bleib ruhig da, genau, du empfängst. Ne? Ja, genau. Da ist noch jemand, der das empfangen möchte. Ja? Okay, komm einfach noch dazu. Komm ruhig, komm näher. Herzlich willkommen. Komm näher. Keine Angst, ja, Halleluja. Das, genau. Ist noch jemand? Okay, gut. Jetzt pass auf. Jetzt führe ich euch in ein zweites Gebet rein. Ja, ihr habt Jesus empfangen, du hast Jesus gerade jetzt empfangen als seinen persönlichen Herrn. Und jetzt ist das Zweite, dass du gemäß Lukas 11, da sagt es Jesus, wer den Vater um den Heiligen Geist bittet, dem wird er den Heiligen Geist geben. Ja, das heißt, er sagt es so, auch der Vater im Himmel gibt denen, die ihn bitten, gute Gaben. Das heißt, er gibt dir nicht einen Stein, wenn du um ein Brot bittest. Er gibt dir nicht einen Skorpion, wenn du um ein Ei bittest. Das sagt Jesus. Das heißt, du wirst genau das empfangen, worum du bittest. Und wir werden jetzt einfach den Vater bitten, auf der Basis seines Wortes, dass er durch den Heiligen Geist die Kontrolle über unser Sprachzentrum übernimmt. Okay, ist das okay? Braucht man keine Angst haben, das tut nicht weh oder so. Sondern es ist einfach, der Heilige Geist übernimmt. Und dann werden wir das beten. Und ich lege euch noch mal kurz die Hand auf. Und ihr werdet einfach die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und dann werde ich euch einfach sagen, okay, öffne einfach deinen Mund und fang einfach an zu sprechen, was dir der Geist gibt, auszusprechen. Und ich habe noch nie erlebt, dass jemand es nicht empfangen hat, wenn ich so für ihn gebetet habe, weil es das Wort Gottes sagt, ja, dass wir es empfangen werden. Amen. Okay? Also, schließe nochmal deine Augen. Ihr seid bereit. Sag, Vater, in dem Namen Jesus, bitte ich dich, um deinen Heiligen Geist, mit dem Zeichen des Sprachenredens. Und ich sage, Heiliger Geist, übernimm die Kontrolle über mein Sprachzentrum. Gerade jetzt. Vater, ich bitte dich als dein Kind. und du gibst mir genau, worum ich dich bitte. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt lege ich euch die Hand auf und ich fange an mit dir, Maike. In dem Namen Jesus, empfang die Gabe des Heiligen Geistes. Oh, Jesus. Einfach alle im Raum, beginnt alle in Sprachen zu beten, weil ihr könnt ja in Sprachen reden, deswegen seid ihr nicht hier vorne. Halleluja, Korab. Du sprichst schon in Sprachen. Halleluja, das ist es. Korabasi, genau, das ist es. Einfach weiter, einfach weiter. Korabasi, kadadamashi, kadadadada. Das ist es, ja, das ist es. Keta karabasanda, karabasanda, kararabasanda, karadadadadada. E karabasa, kararabasanda, kararabasanda, dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Halleluja. Ja, öffnet einfach euren Mund. Korabasikada, empfang den Heiligen Geist. Ja, du hast es schon. Kearabasandakada, sprich einfach weiter. Das ist das Sprachenreden. Du verstehst es nicht, es macht vielleicht für dich keinen Sinn. Am Anfang sind es nur einzelne Silben. Aber es ist die Kraft des Heiligen Geistes in dir. Empfang diese Kontrolle des Heiligen Geistes über dein Sprachzentrum, gerade jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Korapasikadadada. Öffne einfach deinen Mund und sprich. Kikadamasanda, genau. Kiada, ja genau, das ist es. Weiter, weiter, weiter. Nur mutig. Am Anfang kommst du dir komisch vor, du musst vielleicht lachen oder so. Aber einfach weitersprechen. Kiadabasanda, karadamasa. Ohne nachzudenken. Kiadabasanda, dadalabashiada. Ja, das ist es. Du hast es schon empfangen. Das sind die ersten Silben. Sprich einfach weiter. Kiadabasanda, karadabashiada, dadada. Einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter. Kiadabasanda, karadabasanda, dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadamasiada. In dem Namen Jesus empfang die Gabe des Heiligen Geistes. Halleluja. Oh, empfang die Kontrolle des Heiligen Geistes. Oh, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Jetzt. Halleluja. Shakarara. Denk gar nicht. Überleg dir gar nichts, was du sagst. Gar nichts. Gar nichts. Öffne einfach deinen Mund. Ganz locker, ganz locker. Bist nicht unter irgendeinem Druck oder so. Lass einfach los. Lass die einfach fallen. Ya da da na na na ya da da da da ma shi ka da da da na ya da da da da da da da da da. Schalt einfach deinen Verstand aus. Ya ti karando koramando rekamando do ekamando kore. Ja, da kommt's schon. Jetzt gibst du ihm einfach noch Stimme. Koporikamasa, genau, das ist es nämlich. Keparapasa, ja, das ist es nämlich. Korakasaka, ja. Shikaraba, sprich einfach weiter. Keparapasikamanda, karamanda, da. Ohne zu denken, einfach ohne zu denken, das ist der Heilige Geist. Sprich einfach weiter, sprich einfach weiter. Korabasanda, lalabasanda, da. Halleluja, Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für die Fülle deines Geistes. Keparapasaka, da. Halleluja. Halleluja, du hast es auch empfangen. Halleluja, preis den Herrn, so gut. Bist du überrascht? Halleluja, preis den Herrn. Danke, Jesus. Oh, Shikaranama. Komm, gib mir mal Jesus noch mal einen Applaus. Halleluja. Oh, Shikaramanda, Sanda, Karamasia, Dadabasika, Dadada. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Maike, für dich haben wir noch jemand, weil du heute zum ersten Mal einfach diese Entscheidung getroffen hast. Es ist noch ein Mitarbeiter da, der noch gerne, wenn du möchtest, einfach noch für dich persönlich beten würde. Ja? Okay, super. Sie sagt sehr gerne. Also, das muss unbedingt passieren. Halleluja. Preis den Herrn. Also, Astrid, du? Ja, okay. Du kannst einfach mit der Astrid gehen. Ihr könnt einfach kurz in den Jugendgottesdienstraum gehen. Da habt ihr Ruhe. Ne? Und dann könnt ihr noch persönlich weiter beten. Okay. Halleluja. Und ihr anderen herzlichen Glückwunsch. Der Heilige Geist ist auf euch. Einfach weiter praktizieren. Einfach weiter sprechen, in Sprachen sprechen. Manchmal ist es so, so ging es mir beim ersten Mal hinterher. Du bist dann zu Hause und dann öffnest du deinen Mund und dann denkst du, oh, das ist irgendwie komisch, ist das überhaupt echt und so. Ich gebe dir einen guten Tipp. Einfach weitersprechen. Einfach weitersprechen. Einfach weitersprechen. Halleluja. Preist den Herrn. Wow, Gott ist so gut. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Wow, wir danken dir für deine Liebe, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns erfüllst mit allem, was wir brauchen, Herr. Dass deine Gegenwart ist wirklich genug für uns. Also das ist wirklich so. Seine Gegenwart, die Begegnung mit ihm ist genug für uns. Das ist genug. Halleluja. Also der Psalmist sagt es an einer Stelle, wenn ich nur dich habe, Herr, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist alles andere bedeutungslos. Preist den Herrn. Ihr Lieben, lasst uns diesem wunderbaren Gott noch eine Sammlung geben. Lasst uns noch geben, einfach auch mit unseren Finanzen. Lasst uns unsere Liebe ausdrücken, auch mit unseren Finanzen. Ja, ein Teil seines Erlösungswerkes ist auch 2. Korinther 8, Vers 9, wo er sagt, er selbst wurde um unsertwillen arm, damit wir durch seine Armut reich würden. Das heißt, er ist auch unser Versorger. Er möchte uns, Römer 9, Vers 8 sagt dann, er möchte uns in allem, alle Zeit, alle Genüge geben. Das ist auch seine Liebe, dass er uns versorgt. Und jetzt darfst du ihm einfach ein Zeichen deiner Dankbarkeit und deiner Liebe geben. Es geht nicht darum, irgendwas zu bezahlen, sondern es geht darum, einfach deinem liebenden Herzen freien Lauf zu lassen, so wie Maria, die einfach dieses Salbölfläschchen, dieses teure Salböl, dieses Alabaster-Salböl einfach über Jesus ausgegossen hat, einfach weil sie sagte, er ist es wert. Ja. Und das sollte unsere Haltung sein beim Geben. Er ist es wert. So wollen wir geben. Frag ihn, was er dir sagt. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten hier vor Ort. Entweder du kannst ihn bar geben, wenn wir gleich den Eimer durchgeben. Oder du kannst die Verpflichtungserklärung nutzen unter deinem Stuhl. Da füllst du die eine Hälfte aus, was du geben möchtest. Die andere Hälfte füllst du für dich selber aus. Da ist die Kontonummer drauf und dann kannst du sie in den nächsten Tagen überweisen. Du tust die eine Hälfte in den Sammlungseimer rein als Zeichen, dass du gegeben hast. Die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause und erfüllst dann von dort aus deine Verpflichtung. Wenn du über Livestream zuschaust, dann werden dir die Infos eingeblendet. Du kannst per Überweisung, per PayPal oder per Kreditkarte geben. Also tu das auf die Weise, wie er es dir zeigt. Fühl dich völlig frei dabei, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit, zu tun, was er dir sagt. Amen. Okay, lasst uns einfach die Eimer durchgehen und lasst uns tun, was er uns sagt. Okay. Während ihr gebt, lese ich euch noch ein, zwei Zeugnisse vor, auch noch von unserer letzten Konferenz. Das mache ich immer bei der Sammlung auch, dass ich aktuelle Dinge, die uns zugeschickt werden, vorlese. Hier ist das Zeugnis von der Tochter von Doris und Rolf Bösch, Glory House Leiter in der Schweiz, die Lea. Sie ist 38 Jahre alt, hat vor 7 Jahren ein Kind zur Welt gebracht. Und sie schreibt hier, ich möchte gerne über meine großartige Heilung meines WPW-Syndroms berichten. Ein WPW-Syndrom ist eine Herzrhythmusstörung, die durch eine zusätzliche Leitbahn ausgelöst wird und plötzliches starkes Herzrasen auslöst. Bei der Geburt meiner Tochter vor 7 Jahren wurde diese Leitbahn entdeckt, da beim Notfall-Kaiserschnitt beim EKG etwas nicht stimmte. Da war eine sogenannte Delta-Welle zu sehen. Danach hatte ich all die Jahre viele EKGs, Herzultraschalls und letztes Jahr sogar einen operativen Eingriff. Bei diesen wollte man mit Laser die Leitbahn veröden, was aber dann nicht möglich war, weil das Risiko zu groß war, dass ich einen Herzschrittmacher benötigen würde, wenn etwas schief ging. Da ich aber noch zu jung mit 38 Jahren bin, wurde der Eingriff abgebrochen und mir wurde anstattdessen ein mega starkes Herzmedikament verschrieben. Ich hatte mit heftigen Nebenwirkungen zu kämpfen, Schwindel, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, Benommenheit. Und so weiter, genau, also sie ist dann schlussendlich, der Arzt konnte ihr auch nicht helfen mit dem Medikament. Sie hat dann im Sommer, hat sie ihre Hoffnung auf einen christlichen Naturarzt in der Schweiz gesetzt, dass er mir allenfalls mit pflanzlichen Medikamenten und Vitalstoffen helfen kann. Als ich diesen Sommer dann das Herzmedikament absetzte und auf das pflanzliche Medikament und die Vitalstoffe wechselte, hatte ich mit heftigen Entzugserscheinungen, Schweißausbrüche, Schüttelfrost, heftiges Herzrasen, einen Druck auf der Brust zu kämpfen. Die Wirkung der pflanzlichen Medikamente war okay, aber nicht befriedigend, da das Herzrasen immer noch auftrat. Diesen Herbst, 3 Wochen vor der Konferenz, die wir jetzt hatten, hatte ich genug von all den Arztbesuchen und den Medikamenten und nichts wirkte. Da entschied ich mich, diese nicht mehr zu nehmen, nur noch Fischöl, Omega-3 und Magnesium. Sagte zu mir selbst, wenn Jesus mich heilen möchte, dann kann er dies tun, wenn nicht, dann ist es halt so. Im Nachhinein bin ich mir ziemlich sicher, es brauchte diesen Moment, wo ich kapitulierte und Jesus die Heilung meines Herzens übergab und ihn machen ließ. Ich war also an der Konferenz Ende Oktober im Glory Life Zentrum. Bei der Nachmittagssession, als Catherine sagte, wir sollen doch aufstehen, sie möchte gerne für Heilung beten, stand ich auf, dachte mir nicht so viel dabei. Ich war schon mega bewegt durch das Zeugnis vom kleinen brasilianischen Jungen. Als ich dann betete, überrollte mich die Gegenwart des Heiligen Geistes wie eine Welle. Mir liefen nur noch die Tränen über die Wangen. Bei der Abendsession im Worship stellte ich plötzlich fest, dass ich mein Herz nicht mehr spürte. Also ich nahm keinen Herzschlag und kein Herzrasen mehr wahr und fühlte mich so leicht. Ich erzählte es nach der Session meinem Papa und er meinte voller Freude, du bist geheilt. Zu diesem Zeitpunkt realisierte ich, dass mich Jesus am Nachmittag geheilt hatte, total unerwartet und überraschend. Er brannte mit seinem Licht einfach die zusätzliche Leitbahn weg aus meinem Herzen. Halleluja. Wieder zu Hause machte ich einen Termin beim Hausarzt für ein EKG. Ich wollte es schwarz auf weiß sehen, dass mein Herz gesund ist. Ich ging also letzte Woche für ein EKG zum Hausarzt. Die MPA druckte mir den Ausdruck vom EKG in die Hand. Ich solle ihn dem Arzt geben. Als ich im Wartezimmer am Warten war, schaute ich mir das EKG an und dachte mir, das sieht ja schon sehr regelmäßig aus und anders als die, die ich all die Jahre gesehen habe. Mein Hausarzt bestätigte mir dann, dass keine Deltawelle mehr zu sehen ist, also die zusätzliche Leitbahn war verschwunden. Somit wusste ich, bin geheilt, ich habe nun meine Heilung schwarz auf weiß. Den Ausdruck vom EKD durfte ich nach Hause nehmen, vom EKG durfte ich nach Hause nehmen. Ich bin Jesus unendlich dankbar. Amen. Ist es nicht stark? Hammer. So, Hammer. Und hier ist auch noch eine Folge der Wunderkonferenz. Hier schreibt jemand, unsere 17,5 Jahre alte Katze hatte einen epileptischen Anfall am Morgen früh und lag leblos auf dem Boden. Meine erste Reaktion war, beziehungsweise sie schreibt oben, sie schreibt drei Tage nach der Glory Life Wunderkonferenz, durfte ich, was ich empfangen hatte, umsetzen. Genau. Die Katze fiel also leblos um. Dann war meine erste Reaktion, war Hände auf sie zu legen und zu beten und das Zoe-Leben, das Leben von Jesus Christus freizusetzen. Das hatte sie am Wochenende gelernt. Wow, sie fing an, sich wieder zu bewegen und saß dann auf und lief dann noch etwas torkelnd herum. Die Tatsache, dass sie nicht gestorben ist, ist für uns ein Eingreifen Gottes. Wir nennen sie nun Miracle Cat. Glory to Jesus. Das ist nicht wunderbar? Und hier noch eine Herzheilung. Ja, von der Sabine, ne? Ich habe sie vorher gesehen. Ja, genau, da ist die Sabine. Bei einem Routinebesuch bei meiner Hausärztin stellte sie beim Abhören des Herzens ein Geräusch fest, das da nicht sein sollte. Sie zog noch einen Kollegen hinzu, der die Geräusche aber auch hörte. Sie überwies mich an einen Herzspezialisten. Der Termin sollte am 6. November sein. Am Sonntag, den 2. November, bat ich Irina, für mein Herz zu beten. Sie befahl in Vollmacht und Kraft, dass mein Herz gesund und kräftig ist und ich nahm es im Glauben an. Bei der Untersuchung am 6. November konnte der Arzt keine Herzgeräusche mehr feststellen. Danke, Jesus. Amen. Halleluja.